Hallo, liebe Hörer, und willkommen zur Folge C. Hallo, Maren. Hallo. Na, wie geht's? Geht gut, danke. Ich sitze da mit nassen Haaren, wie wir es besprochen haben, auf der Couch mit C. Auf der Couch mit C. Sehr gut. Ja, drinnen sind nasse Haare ja auch okay. Also, da ist es ja warm genug, aber draußen mache ich mir Sorgen. Ist gut, danke, Mama. Aber hast du das, nochmal ein kleiner Nachtrag, hast du das früher auch gemacht? Mhm. Oder haben deine Eltern einen Föhn? Ja, die hatten einen Föhn. Gut, früher, muss ich sagen, habe ich die Haare immer am Abend gewaschen und bin dann mit nassen Haaren ins Bett. Ja, okay. Weil ich erinnere mich noch an einen Tag, da war ich gar nicht mal so jung, da war ich irgendwie 16 oder so. Und ich hatte meine Haare gewaschen und ich hatte sie so ein bisschen geföhnt, also nicht komplett trocken, aber schon so relativ doll. Und dann wollte ich halt irgendwo hin und mein Vater wollte mich da hinfahren und hat er mich nicht rausgelassen. Hat gesagt, wir fahren erst, wenn deine Haare trocken sind. Und ich habe gesagt, nee, wir haben keine Zeit dafür. Also in meiner Erinnerung war das auch nicht irgendwie der tiefste Winter, sondern es war irgendwie so Frühling oder so. Also es war jetzt nicht super kalt. Ich weiß nämlich, dass ich keine Jacke anhatte. Also ich durfte ohne Jacke raus, aber musste trockene Haare haben. Okay, das ist ein bisschen seltsam. Warst du ein sehr kränkliches Kind? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt okay. Nicht. Aber irgendwie hat sich das jetzt so eingebrannt. Und jetzt gehe ich auch immer mit trockenen Haaren raus. Auch du wirst mal eine Mutter, die ihre Kinder nicht rauslässt. Ja, wahrscheinlich. Ja, und dir geht's gut? Ja, mir geht's gut. Es ist Samstagvormittag. Da geht's mir immer gut. Ausgeschlafen. Wir haben vorhin ja noch kurz unsere Stimmen aufgewärmt. Ja. Damit wir nicht allzu müde klingen für euch. Ja, weil ich habe heute auch noch nicht das Haus verlassen. Noch mit niemandem gesprochen, außer jetzt mit dir vorhin. Genau. Da kann die Stimme mal ein bisschen eingerostet sein, ne? Ja, oder plötzlich so quietschen. Oh Gott, oder so. Ja. Aber jetzt ist alles gut. Jetzt ist alles gut. Wir sprechen flüssig und frei von der Leber weg. Genau. Ja, heute ein bisschen so unser erstes Sorgenkind, ne? Der Buchstabe C. Ja, definitiv. Also nachdem A und B eigentlich so leicht waren, kann es doch beim C jetzt eigentlich nur bergab gehen. Ich bin sehr optimistisch. Und vor allem dachten wir vorhin auch schon, ja toll, bei A und B hatten wir auch so leichte Begriffe, also leichte Themen gezogen. Und das heißt, jetzt hat es ja nur noch schwierige, beim schwierigen Buchstaben. Aber wir werden uns da durchschlagen müssen. Irgendwie wird es schon funktionieren, ne? Ich habe auch heute Morgen die ganze Zeit so nachgedacht, was gibt's alles so generell für Wörter mit C, um dann zu gucken, ob das auf irgendeine Kategorie von uns passt. Also immer so gedacht. Du schummelst, du bereitest dich vor. Ohne Witz, mir sind nur Vornamen eingefallen und die Kategorie hatten wir ja schon. Stimmt, okay. Dann haben wir Gleichstand. Ja, also ich habe wirklich, mir ist nichts Gutes eingefallen, was mir jetzt nicht weniger Sorge bereitet. Das klingt sehr vielversprechend. Ich glaube, total. Es wird toll. Ja, aber vorab machen wir jetzt auch schon in den letzten beiden Folgen immer so, dass wir ein paar Fakten zu unseren Buchstaben vorbereitet haben. Und leider, ich wollte eigentlich mal was Neues irgendwie noch dazu suchen, aber irgendwie habe ich nichts Gutes gefunden. Also das C ist dann auch irgendwie nicht so spektakulär vielleicht, ich weiß es nicht. Okay. Ja, wie wir jetzt schon wissen, wir sind bei Folge 3. Das C ist der dritte Buchstabe im Alphabet, deshalb befinden wir uns hier. Und in deutschen Texten ist es auf Platz 12 der häufigsten Buchstaben. Wir hatten ja letztes Mal schon getippt, ob es vor oder hinter dem B liegt. Und ich glaube, wir hatten ja beide gesagt, es kommt häufiger vor, ne, als das B. Ja, genau. Und ja, hatten wir recht, weil B war auf Platz 16 und C ist jetzt auf Platz 12. Aber es ist immer noch hinter dem A, nämlich das A war ja auf Platz 6. Und was mich ein bisschen traurig gemacht hat, als ich das rausgesucht habe, habe ich plötzlich eine komplette Liste gesehen. Das heißt, ich weiß schon, was auf Platz 1 ist und es macht mich traurig. Oh nein! Ja. Und dann war ich natürlich so neugierig, dass ich auch gucken wollte, was auf dem letzten Platz ist. Eigentlich weiß ich jetzt schon alles. Oh Mist, gibt es nicht so einen Vergessenszauber? Ja, hoffentlich, das wäre so schön. Du kennst dich bei Harry Potter nicht aus, aber... Ja, aber ja. Ja, das wäre richtig gut. Aber ich weiß, dass wenn ich jetzt will, dass ich es vergesse, ich sowieso nicht vergesse. Also, dass es dann erst recht in meinem Kopf bleibt. Okay. Aber ja, ich verrate nichts, damit für dich... Ja, danke. Es bleibt weiterhin spannend. Damit es für dich spannend bleibt, ja. Und für die gesamte Hörerschaft. Genau. Googelt das niemals. Nie, niemals. Ja, und das waren ja noch nicht alle Fakten. Nachdem du ja letzte Woche die Gehörlosensprache Fingeralphabet uns vorgestellt hast, wie wir ja auch alle wissen, wie das B funktioniert, ne? Mit dem Daumen auf der Handfläche. Genau, oder? Ich zeige es gerade für alle, die es sehen. Guckt hin. Finde ich, ergibt das C viel, viel mehr Sinn, weil das C wird geformt, indem der Daumen und die restlichen Finger einen offenen Halbkreis bilden. Ah, also es ist quasi okay. Ein C. Das macht Sinn. Ja. Und da erkennt man wenigstens auch ein C im Gegensatz zum B. Also ja, wenn irgendwie mal du jemanden triffst und der das so macht, dann kannst du immerhin das C und das B schon mal erkennen. Genau, genau. Dann, was ich noch überlegt hatte zum C, das ist ja ein Buchstabe, ja, wie sagt man das? Der ist ja nicht so wie das B, was immer sich anhört wie ein B, sondern manchmal wie ein C und manchmal wie ein K. Ja. Was einen ja schon, wo ich ja wieder zu den Vornamen komme, die mir dann eben eingefallen sind mit C, sind ja eigentlich alles Vornamen, die wie ein K klingen, wie jetzt zum Beispiel irgendwie Cora oder Clara oder weiß ich nicht, ne? Die man mit C oder K schreiben kann, aber immer wie K klingen. Mhm. Das ist doch verrückt. Und manchmal ist er ja auch fast stumm, also in Verbindung mit SC. Das stimmt, ja. Es ist dann so ein Zischlaut. Ja, ja, dazu kam ich dann nämlich auch. Braucht man das C überhaupt oder braucht man das nur für CH und SCH? Aha. Wofür braucht man das? Oder für, ja, wofür braucht man das überhaupt dann? Ist es vielleicht nur so ein Stützbuchstabe? Ja, es kann sein. Weil ich habe dann noch gelesen, dass es nämlich viel, viel häufiger wie ein K ausgesprochen wird, wie auch zum Beispiel beim Wort Computer. Und viel, viel seltener wie ein C, wie in dem Buchstaben, wie in dem Wort Cent oder. Weiß ich nicht, was anderes. Aber da klingt es ja auch schon fast wieder wie ein Z. Ja, stimmt. Also wollen wir vielleicht eine Petition starten, den C abzuschaffen? Ja, also meiner Meinung nach braucht man den nicht. Also sage ich jetzt vielleicht ein bisschen unglücklich, weil die Abkürzung der Schweiz ist ja CH. Ja, dann ist es halt nur noch H. Oder halt ja. KH. So what? Oder ZH. Genau. Wobei, warte, wenn ich jetzt daran denke, das C ist wahrscheinlich einfach in der lateinischen Sprache wichtig. Ja, das kann natürlich sein. Und von da hat man es übernommen, vielleicht. Schreibt es uns in die Kommentare. Ich will auch niemanden irgendwie angreifen. Zum Beispiel schon gar nicht meine Schwester, die nämlich einen Vornamen hat, der mit C anfängt. Oh. Und nämlich immer sagt, das ist viel schöner mit C als mit K. Ich bin mir da halt echt nicht sicher, ob man den überhaupt braucht. Ja. Also wir haben da eine steile These, die wir vertreten. Wir müssen ein bisschen mehr Sympathie aufbauen für diesen Buchstaben, weil wir ihn gleich verwenden werden. Das wollte ich gerade sagen. Vielleicht bin ich einfach so ein bisschen anti. Hast du vielleicht noch einen Fakt mehr oder waren das alle? Warte, ich gucke mal auf meine Liste hier. Nee, ich habe jetzt mich ja genug aufgeregt über das C. Das war's. Ja, ziehst du jetzt die erste Kategorie oder ich? Du, ne? Oder wie haben wir es gemacht? Ich habe auch gerade genau das überlegt. Ich glaube, wir haben es immer gemacht, oder? Ja, ich glaube, ich. Ja, okay. Ja. Das heißt, ich muss als erstes antworten, oh Gott. Viel Glück. Viel Glück, sage ich nur. Okay, also. Ich ziehe da eine Karte. Ich drücke die Daumen. Ah, okay. Also es ist okay im Fall. Okay. Die Kategorie ist Film. Film. Film, oh Gott. Also ich habe einen. Ja? Oh Gott, warte, lass mich überlegen. Ja. Film mit C. Ich habe gerade noch Netflix geöffnet. Darf ich nebenbei suchen, was es da so gibt? Mit C. Boah, mir fällt gerade gar nichts ein. Was gibt's? Soll ich? Also ich habe einen im Kopf, aber da kann ich halt überhaupt nichts zu sagen. Aber auch nur, weil mir dieses Wort eben eingefallen ist, was wie ein Film heißt. Und zwar Casanova. Ah, gibt's doch als Film, ne? Ich glaube schon, ja. Aber ich kann zu dem Film nichts sagen, deshalb ist mir nur gerade so eingefallen. Ich auch nicht. Kannst du vielleicht sonst zu Casanovas was sagen? Nee, auch nicht. Gut. Aber ich habe gerade nebenbei kurz gegoogelt. Es ist wirklich ein Film von 2005, ein Liebesfilm mit Heath Ledger. Ah, sehr gut. Der Süße, ja. Weiß ich nicht, mir fällt mir nichts ein. Warte, vielleicht mit C. Irgendwas mit Club. Es gibt bestimmt irgendeinen Film mit Club. Aber fällt mir nicht ein. Hm. Ich übergebe an dich. Okay. Also mein Film, der mir sofort in den Sinn gekommen ist, ist Casablanca. Ja, Casablanca, Casanova ist doch... Was das alles Gleiche. Dasselbe. Ja, und möchtest du jetzt eine kleine Inhaltsangabe geben? Inhaltsangabe weiß ich gar nicht mehr so. Aber ich habe den vor, lass es, keine Ahnung, 4, 5 Jahre her sein, habe ich ihn gesehen an einem Open-Air, im Open-Air-Kino. Und dann auch zum ersten Mal. Und ich muss ja sagen, also viele werden mich jetzt wahrscheinlich hassen für diese Aussage, aber ich mag keine alten Filme. Ich kann mir das fast nicht anschauen. Es gibt so ein paar Ausnahmen, die müssen halt sein. So wie Sissi oder Aschenbrödel zur Weihnachtszeit. Aber sonst finde ich alte Filme so schlimm. Ich ertrage das nicht. Und Casablanca ist ja auch so alt. Also der ist noch schwarz-weiß. Ja, das wollte ich gerade sagen. Der ist doch schwarz-weiß, ne? Genau, genau. Den habe ich mir jetzt angeschaut. Und es war okay, ja. Inhaltsangabe weiß ich auch nicht mehr. Also spielt den Casablanca. Und ich glaube, es ging um Liebe. Ah, okay. Und es kam mal ein Flugzeug drin vor und sie waren so in einem Restaurant. Und ja, ich glaube, das war's so in etwa. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den vielleicht nicht doch gesehen habe. Irgendwie mit an diesen Eckpunkten, die du jetzt genannt hast, kommt mir das sehr bekannt vor. Ja. Das kann eigentlich nur der eine Film sein. Es kann nur dieser Film gewesen sein, ja. Genau. Was stört dich an alten Filmen? Ist doch eigentlich cool, so die alte, ich weiß nicht, die Mode zu sehen und die alten Autos und weiß ich nicht, finde ich eigentlich ganz cool. Das stimmt schon. Ja, das ist hübsch. Aber ich weiß nicht, die spielen halt einfach auch noch anders und die Farben sind nicht so toll. Ja, wenn es also, schwarz-weiß wenn es ist. Farben. Genau, wenn es überhaupt Farben hat. Ja. Und es ist halt so ein anderer Erzählstil irgendwie auch. Ich weiß nicht, ich kann nicht so viel damit anfangen. Jetzt will ich den Film gucken. Ja, jetzt hast du ein Programm fürs Wochenende. Ja, Casanova und Casablanca. Genau. Und am Schluss merkst du, es ist doch dasselbe. Oh ja, puh, da sind wir der zweiten Verschwörung auf der Spur. Genau. Es ist der gleiche Film. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich auch wirklich schon 2-mal in Casablanca war. Im Gegensatz zu den Filmleuten, glaube ich, weil der Film wurde nicht in Casablanca gedreht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ist es schön da? Ja. Na gut, wenn du 2-mal da warst, musst du ja nach dem ersten Mal gedacht haben, hier könnte ich nochmal hin. Ja, es war so, dass ich 2-mal zu einer Hochzeit eingeladen war. Also ich war auf Einladung dort. Aber es ist so ein bisschen konfus irgendwie. Also es ist sehr schön, die haben dort auch die drittgrößte Moschee, die ist wunderschön am Meer gelegen. Die Stadt selber ist recht modern zum größten Teil. Mhm. Aber was ich sagen muss, als Frau fühlte ich mich in Casablanca unwohler als in Marrakesch zum Beispiel, wo ja die Stadt eigentlich älter ist, so, also die Gebäude und so. Und man denkt, vielleicht ist die Mentalität dann entsprechend so, aber es war gerade umgekehrt. Aber Casablanca, das hat schon was, ja. Also ich finde es sehr spannend, halt dort so in eine andere Welt einzutauchen und die Kultur mitzubekommen. Das ist schon spannend. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber kann ich leider nicht mitreden. Also würdest du es weiterempfehlen oder nicht? Ja, also ich denke eben, es gibt wahrscheinlich in Marokko andere Städte, die vielleicht sehenswerter sind, so, aber so ein Besuch oder ein Ferien in Marokko würde ich auf jeden Fall empfehlen. Okay. Doch. Und da heiraten kannst du auch empfehlen? Ja, wenn man gerne 6 Hochzeitskleider anzieht als Frau an einem Abend, eigentlich kaum unter den Gästen ist und es mag, wenn das Essen erst um 2 Uhr morgens serviert wird, dann auf jeden Fall. Und wahrscheinlich, wenn man auch sehr viel Geld hat. Ja, das kann ich jetzt weniger beurteilen, aber ja. Ich meine, dort heiraten auch arme Familien so. Also es ist halt einfach Tradition. Ja. Aber du lädst dann halt auch 200 Leute ein. Na, das ist schon ordentlich. Ich weiß nicht, ob ich 200 Leute kenne. Das stimmt. Also ich meine, wenn unser Podcast jetzt dann gleich sofort durchstartet und uns 200 Leute hören. Dann würde ich sie natürlich auch alle einladen. Dann, genau. Dann hättest du deine Hochzeit voll. Ja. Stimmt. Ich glaube, die Filmkategorie ist auserzählt. So. Genau. Aber ich kann die schon alle sehen. Ich muss mal Augen zumachen. Ja. Ich habe ein bisschen Angst. Oh. Puh, okay, es ist in Ordnung. Es geht ums Essen. Oh, Essen. Essen mit C. Okay, das erste, was mir in den Sinn kommt, was auch gerade noch Saison hat, ist Chinakohl. Okay. Das mag ich ganz gerne. Okay. Den finde ich lecker. Ja, gibt es noch mehr darüber zu sagen? Was ich auch praktisch finde am Chinakohl ist, dass es den in klein gibt. Also so, es ist ein gutes Gemüse, was man kaufen kann für eine Person, weil es ist dann nicht zu viel. So. Okay, und wie isst du den da? Also wie bereitest du den dann zu? Ich dämpfe ihn oder brate ihn an. Also anbraten ist das falsche Wort. Aber ja, Okay. ich mache ihn in so Bratpfanne. Ja. Okay. Aber was ich nicht mache, was ja eigentlich so üblich wäre, ist, glaube, Kümmel dazu zu tun. Das mache ich nicht. Ich mag keinen Kümmel. Aber du isst den nicht alleine, oder? Der ist eher dann Beilage. Ja. Magst du Chinakohl? Ja, ich überlege gerade. Ich glaube, ich muss mal kurz googeln, wie der überhaupt aussieht. Also ich weiß, dass er wie ein Kohl aussieht, aber. So länglich, weiß Ah! und oben leicht grün, so zartgrün. Ah, ja, sieht ein bisschen aus wie so ein Salat. Genau, ja. Ich glaube, Puh. man könnte ihn auch aus Salat Ja, essen. bestimmt, ne? Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, ich kann mich gerade nicht erinnern, wann ich mir das jemals gekauft habe überhaupt. Also eine weitere Aufgabe für dich. Ja. Heute kriegst du alle Hausaufgaben. Ja, genau. Ich muss eh noch einkaufen. Und dann Sehr gut. hole ich mir, ja. Klingst noch nicht ganz überzeugt. Also so richtig überzeugt. Also sieht schon ganz gut aus, aber ich glaube, ich habe das auch schon mal gegessen, irgendwie bestimmt in irgendeinem Rezept, also in irgendeinem Essen war das bestimmt mal drin, aber. Ja. Und was kommt dir in den Sinn? Die Chilischote. Chilischote. Boah, schwierig auszusprechen. Oh Gott, ah, darüber können wir auch noch sprechen, wie schlimm manche Leute das CH aussprechen. Ja, was ist Aber, denn? Ja, okay. Machen wir das ja, gleich. nachher. Du will Genau. nicht vergessen. Ja, wie stehst du so zu Chili oder zu scharfem Essen? Negativ. Ja? Also ja, ich mag kein scharfes Essen. Das ist nicht. Ich bin da ein bisschen empfindlich. Okay. Also ich würde mir nie eine Chili kaufen. Echt nicht? Ich glaube, das ist was ich immer hier habe. Ah ja? Ja. Frische oder getrocknete? Sowohl als auch. Also ich habe so eine Mühle, da ist Getrocknete drin. Und dann halt Aha. kaufe ich mir auch oft immer frische so. Also jetzt auch nicht so die ganz, ganz scharfen, sondern die ganz normalen. Es gibt immer so einen Mix, wo eine grüne, eine gelbe und eine rote drin ist. Die kaufe ich meistens. Aha. Okay. Ja. Und wenn du sie dann schneidest, machst du das mit Handschuhen? Nee. Aber ich mache immer wieder den Fehler, mir danach nicht die Hände zu waschen und fasse mir dann irgendwie ins Auge oder an die Mhm. Nase oder so und dann Das ist Horror. ist das Geheule groß. Ja. Ja. Das ist Ja, das immer wieder verstehe dumm. ich. Aber ja, also ich mag eigentlich schon ganz gerne scharfes Essen, aber halt nur so scharf, dass es nicht zu scharf ist, dass ich nichts mehr schmecke. Also manchmal, also weil mein Freund zum Beispiel, der kocht sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gerne, sehr, sehr scharf. Und Aha. wenn er sagt, es ist scharf, kann ich das schon fast gar nicht mehr essen, weil es dann so scharf ist. Und wenn ich Ah, sage, es ist krass. scharf, merkt Ja. er zum Beispiel noch gar nichts. Das ist schon interessant, wie unterschiedlich die Ja, Empfindungen sind. total. Aber ich glaube, das trainiert man sich wahrscheinlich an, oder? Also, Ja. wenn man es von zu Hause her mitbekommt. Ja, wahrscheinlich schon so ein bisschen. Aber es ist halt dann zum Beispiel so, dass wenn er kocht und sagt, es ist scharf, dass ich das Essen nur irgendwie so mit einem Glas Milch oder so essen kann. Oh Gott. Ja, oder irgendwie so ein Joghurt oder so daneben irgendwie oder irgendwas, was so ein Ja. bisschen das neutral macht, so. Wenn ich was Scharfes esse, dann beginne ich immer oberhalb, also so bei der Nasenwurzel oben, beginne ich dann so dort zu schwitzen, so punktuell. Krass, okay. Ja. Auch interessant. Ja, es ist interessant. Aber ja. Scharfes Essen, das ist für mich dann mehr so eine Qual. Also dann habe ich auch keine Freude mehr an dem Essen, das da vor mir liegt. Das ist dann mehr so, oh Gott, schaffe ich es? Wie überlebe ich jetzt? Ja, wie gesagt, also auch zum Beispiel dieser Mix, den ich immer kaufe, diese drei verschiedenen Sorten. Manchmal sind die überhaupt nicht scharf und manchmal sind die total scharf. Und es ist eigentlich das gleiche Produkt, Okay. was ich kaufe. Und ich frage mich dann auch immer, also es ist auch so ein bisschen, Lotto. Manchmal hast du Glück, manchmal hast du Pech, weil du willst ja, wenn du eine Chili kaufst, willst du ja auch, dass sie scharf ist. Du willst ja nicht, dass es nach nichts schmeckt. Ja, klar. Ja. Und dann denke ich mir auch immer, warum habe ich das jetzt gekauft und da reingemacht und jetzt schmeckt es nach überhaupt nichts. Aber weiß auch nicht, womit das zusammenhängt. Weil ansehen tut man es denen auch nicht. Nee, eben. Nächste Kategorie? Nächste Kategorie, genau. Ich drücke die Daumen. Okay, also ja. Es ist das Wort des Tages. Das Wort des Tages. Weil wir ja beide schon so viel gesprochen haben heute. Genau. Ist das natürlich easy going hier. Und jetzt versuche ich mir gerade was aus den Fingern zu saugen, was ich heute noch so mache, ob man da irgendwas auf das Wort des Tages. Oh Gott, was habe ich mir dabei gedacht bei der Kategorie? Ich weiß auch nicht. Und vor allem, also auch an einem Tag, an dem ich viel spreche, habe ich da ein Wort des Tages, frage ich mich. Nee, vor allem selbst wenn du eins hättest, heißt es ja nicht, dass das dann mit dem Buchstaben ist, den wir hier gerade machen. Genau. Das ist doch eine Quatschkategorie. Ich glaube, ich war betrunken, als ich mir die ausgedacht habe. Das ist gut möglich. Also ich nehme jetzt einfach den Begriff für das Zimmer, in dem ich heute noch sein werde. Und zwar auf Schweizerdeutsch. Und das wäre dann Chochi. Und was ist das? Also die Küche. Ah. Die Küche. Kannst du das nochmal kurz sagen? Chochi. Wie schreibt man das? Chuchi. Chuchi. Das ist ja verrückt. Dort werde ich heute noch Zeit verbringen, weil ich mir was zu essen machen werde. Sehr gut. Es gibt ja das berühmte Chuchi-Rastli. Dass jeder Schweizer einem Ausländer sagt, wenn er sagt, oh, sag mal ein Schweizer Wort, dann ist es immer das Chuchi-Rastli. Und das ist halt so ein Küchenkasten. Küchenkasten? Was macht man damit? Sachen verstauen. Ach so, okay. Okay. Nee, also kenne ich gar nicht das Wort. Ist dir noch ein Wort in den Sinn gekommen? Vielleicht isst du ja heute noch eine Clementine. Ist es noch Zeit dafür? Ich dachte, das ist schon wieder fast vorbei, die Clementinenzeit. Ja, stimmt. Jetzt sind die Erdbeeren im Supermarkt. Vielleicht esse ich heute noch ein Champignon. Mal gucken. Oh! Ja, ich nehme das Wort Champion. Wort des Tages ist ja, Champion. Ja, okay. Weiß nicht okay, warum, aber weil wir welche sind. Und irgendwo auf der Welt bestimmt eine Champions League stattfindet, genau. Die man schauen könnte. Ja. Vielleicht. Das ist eine doofe Kategorie. Habe ich gerade festgestellt. Wollen wir die vielleicht rausnehmen für spätere Folgen? Für spätere Folgen, ja. Ja, soll ich einfach mal weiter? Ach nee, du wolltest ja, wir wollten ja noch darüber sprechen, wie schlimm man was nochmal CH aussprechen kann? Ja, da gibt es doch manche, die sagen nicht China, sondern China. Ja. So, das finde ich so schlimm. Aber findest du China besser als China? Nee, andersrum. Also du findest China... Also, aber halt so China und nicht, also nicht China und auch nicht China, also ohne H, sondern halt einfach normal. China. China. Oh, ich glaube, ich tendiere eher dazu, China zu sagen. Wirklich? Ich glaube, ja. Oh Gott, jetzt aber weiß ich nicht, jetzt denke ich zu das viel hat drüber ja kein nach. S. China. China. China. Ja, ach, ich finde aber... Dialekte. Ja. Ich finde China schlimmer als China, okay. Wenn ich jetzt so eine Rangliste machen müsste. Deine Top 3. Top 3, wie man das Land aus Asien aussprechen kann. Genau. Thailand. Genau. Da ist China auf jeden Fall auf dem letzten Platz. Akzeptiere ich. Okay. Ja, also das sagt man auch, glaube ich, eher so halt ja im, also in Deutschland jetzt eher so im Süden, so in Bayern. Okay. Ist es noch Deutschland? Das, ja. Als Kind dachte ich, das wäre ein eigenes Land. Oh. Also als sehr kleines Kind. Bis ich in die Schule kam und wusste und da was gelernt habe. Und Erdkundeunterricht hattest. Ja. Es tut mir leid, Papa, weil mein Papa hat Erdkunde studiert und ist Erdkundelehrer. Tut mir leid, ich entschuldige mich offiziell. Also in jeder Folge entschuldigst du dich bei irgendwem. Letztes Mal waren es doch da die Band. Wie hieß sie Ach schon so, wieder? Fettes Brot, ja. Wegen Bettina. Ja, Bettina. Brot, ja. Genau. Ja, und heute schon, ja, heute ist meine Familie dran, ne? Meine Schwester mit genau. C und mein Vater mit Erdkunde. Und Erdkunde hat überhaupt nichts mit C zu tun, aber gut. Naja. Ja. Bin ich dran mit Ziehen? Ja, ne? Ja. Nee, du hast ja das Wort des Tages. Das tolle Wort. Tolle Wort, so. Okay, das finde ich eigentlich ganz schön. nämlich Dinge aus dem Kühlregal. Oh, ja, es ist wunderschön. Ja. Ah, ja, wie heißen die? Country Cuts. Also diese Kartoffelschnitze. Was? Das kenne ich nicht. Ist es eine Marke oder ist das ein... Da, es gibt doch diese Kartoffelschnitze, die so, die man im Backofen macht und die sind dann so mit Paprika und Salz gewürzt, vorgewürzt. Mhm. Denen sagt man, glaube ich, Country Cuts. Ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Bei mir sind das so Kartoffel-Wedges, oder? Ja, ja. Das ist ja, das Gleiche, genau. Ne? Ja. Ah. Ja, und das liegt im Kühlregal rum. Das ist schon so fertig zubereitet quasi. Man muss es nur noch in die Pfanne machen oder in den Ofen. Ja, genau. Okay. In den Ofen. In den Ofen. Genau. Wobei, kaufen tue ich es mir eigentlich nie, weil wenn ich dann Kartoffeln habe, mache ich es kurz selber. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Vor allem meistens finde ich sowas auch nicht so lecker irgendwie. Also. Ja. Es kommt dann so drauf an. Also so Kroketten oder so, das kaufe ich mir natürlich ja, okay, sehr gerne. Die. Weil das würde ich jetzt nie selber machen. Nee. Auch nicht nach Böhmis Rezept. Wollte ich gerade sagen, das macht nur Jan Böhmermann. Das macht sonst niemand, glaube ich. Genau. Nee, das stimmt. Ja. Aber ja, so, auch wenn das schon so fertig gewürzt ist und so, weißt du, dann, ich glaube, das kann man selber immer besser machen. Das stimmt, ja. Und dann weiß man auch, was man halt verwendet hat, welche Zutaten das da eben im Spiel sind. Und nicht noch irgendwelche E's. Das stimmt, irgendwelche E's. Das stimmt, ist für mich gerade wieder besonders wichtig, weil ich jetzt wieder zuckerfrei bin. Ah ja, aber ja, erst seit 2 Tagen. Also noch nicht so lange. Weil, ne, Karneval war vorbei und dann fängt ja eigentlich die Fastenzeit an. Und genau. Ich bin auch eigentlich überhaupt nicht religiös. Ich dachte mir einfach, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, jetzt mal wieder anzufangen. Mhm. Ja, mal gucken, wie lange ich durchhalte. Eigentlich geht es ja bis Ostern, die Fastenzeit, aber... Also das wäre noch so ein Monat ungefähr? Ich glaube, Ostern ist relativ spät dieses Jahr. Ich glaube, es ist erst Ende April. Also es wäre noch anderthalb noch Monate länger. Bestimmt. Ui. Ja. Ja. Ich stelle es mir schwierig vor, auf Zucker zu verzichten. Nö, es geht. Oder hast du so Tricks? Also ich verzichte ja nur auf Industriezucker, ne? Also, ja, wie erklärt man das? Also, wenn du jetzt auf die Nährwerttabelle guckst und du isst zum Beispiel Nudeln und Nudeln sind aber nur aus, ne, aus, was sind Nudeln? Mehl? Keine Ahnung. Mehl, Wasser oder Öl und oder Ei. Ja, genau. Und das sind ja alles keine Zutaten, ne? Also das ist ja kein Zucker alles. Aber dein Körper wandelt ja die Kohlenhydrate trotzdem in Zucker um. Ne? Darauf gucke ich jetzt nicht. Ich gucke nur auf die Sachen, wo Zucker hinzugefügt wird. Und also dadurch, dass ich eigentlich ja viel auch so selber koche und frisch mache, weißt du ja immer, was du da reinmachst. Es wird halt nur problematisch bei so Sachen. Gestern zum Beispiel wollte ich mir so einen Frischkäse kaufen mit so... ja, irgendwas war da auch drin, Paprika oder irgendwie sowas. Und habe aber nicht drauf geguckt und habe dann erst zu Hause festgestellt, oh, da ist ja Zucker drin. Also es gibt halt so, da musst du halt auf bei vielen Sachen, wo du gar nicht so mit rechnest. Oder auch bei ganz viel Aufschnitt, also auch so Salami und so, esse ich jetzt eigentlich selten. Ja. Aber das kannst du zum Beispiel auch nicht essen. Oder so eingelegte Gurken, da ist dann dieses Gurkenwasser, da ist auch Zucker drin. Ja, stimmt. Also es sind dann irgendwie so Sachen, mit denen man eigentlich gar nicht unbedingt rechnet, wo man denkt, ach, die sind doch eigentlich, ne, ist doch so relativ frisch. Aber es geht. Also irgendwie, ja, gewöhnt man sich dran. Und das ist ja auch so eine mentale Sache. Du weißt, es ist für einen bestimmten Zeitraum und dann ziehst du das halt durch. Und ja, also ich finde es super, wenn du dir das vornimmst. Ja, also das Ding ist halt echt, ich habe das ja jetzt schon 2-mal, immer so 3 Wochen oder so gemacht. Mhm. Und man ist einfach wirklich viel, viel fitter. Und ich hatte ganz oft immer so Kopfschmerzen tagsüber. Das habe ich gar nicht. Also kann natürlich auch irgendwie ein bisschen Placebo sein, aber ist mir egal. Auch selbst wenn es Placebo ist, ist es egal. Hauptsache die Kopfschmerzen sind weg. Und ich habe viel bessere Haut. Also weil ich habe das Gefühl, meine Haut merkt immer, wenn ich so ganz viel Mist esse. Gerade so Süßigkeiten und so. Und wenn das alles wegfällt, habe ich halt irgendwie das Gefühl, mein Körper reinigt sich von innen. Ah, das ist cool. Ja. Das klingt immer so kompliziert. Alle sagen immer, ja, das ist voll, ist doch bestimmt total schwierig. Aber es geht. Also jeder hat ja irgendwie so seine festen Rezepte oder festen Zutaten, die er immer so isst. Mhm. Und da guckst du dann halt, wie sind die möglich, ohne Zucker reinzumachen. Und so, also dann hast du halt auch irgendwann so deine Standardsachen, die du immer kaufst. Ja, klar. Und dann geht's eigentlich. Ja, dann hoffe ich, du hältst es bis Ostern durch. Ja, mal gucken. Ja, es ist halt immer blöd, weil zum Beispiel, wenn du dann irgendwie essen gehst oder so oder irgendwo eingeladen bist, ne, dann da drücke ich dann halt auch so ein bisschen Auge zu. Also natürlich esse ich dann da, wo bei Sachen, wo offensichtlich, wo ich weiß, dass da irgendwie Zucker drin sein muss, esse ich jetzt das nicht. Aber bei anderen Sachen kannst du ja jetzt auch nicht immer so ganz genau drauf achten. Ja, ja. Und da will ich auch eigentlich nicht jemand sein, der dann da irgendwie rummeckert. Ja, das verstehe ich. Ach so, wir waren bei den Dingen aus dem Kühlregal, ne? Genau. Und du hattest die, wie hießen sie jetzt nochmal? Country Cuts. Country Cuts. Und du? Ich gehe gerade so in meinem Supermarkt-Kühlregal durch und gucke, was da so. Ja. Was man da so findet. Creme Fraiche? Oh, ja. Ja, was ist Creme Fraiche? Also, eine ganz ernst gemeinte Frage. Was ist der Unterschied zwischen Creme Fraiche und saurer Sahne? Ist doch genau das Gleiche, oder? Also, Creme Fraiche ist, glaube ich, dicker und der Fettgehalt ist höher als bei saurer Sahne, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Aber Creme Fraiche ist für mich wirklich so, da könnte ich so reinliegen. Ich liebe Creme Fraiche. Ich auch. Aber ich weiß trotzdem nicht, so den ganzen Unterschied zu, ja, so Frischkäse, Creme Fraiche, saure Sahne ist für mich alles so ein bisschen, also natürlich würde ich mir niemals saure Sahne aufs Brot machen. Ja. Aber ja. An sich ist das für mich irgendwie alles so ein bisschen das Gleiche. Weil es alles so eine feste Konsistenz. Ich glaube, es sind wirklich die Fettstufen. Aber ich würde jetzt hier auch nicht meine Hand ins Feuer legen für. Vielleicht auch hier, wenn jemand eine Ahnung hat. Ihr dürft uns gerne darüber aufklären. Ja, und weißt, da fällt mir gerade noch eins, was auch noch in diese Kategorie gehört. Das ist nämlich Schmand. Mhm. Schmand, saure Sahne und Creme Fraiche. Schmand musst du mir erklären, weil das gibt's bei uns nicht, diesen Begriff. Ich kann es dir nicht erklären, weil ich nicht weiß, was der Unterschied ist. Aber Schmand ist eher süß dann oder ist es auch sauer? Nee, es ist eigentlich auch neutral. Also ich meine so, also genauso wie Creme Fraiche, wenn da jetzt ja keine Kräuter oder so drin sind, ist das ja eigentlich auch erstmal relativ neutral. Mhm. Aber ich weiß, dass da immer diese drei Sachen stehen hier immer im Kühlregal so. Und am meisten entscheide ich mich eigentlich schon für Creme Fraiche. Aber wenn ich irgendein Rezept habe und da steht ja mit saurer Sahne, dann hinterfrage ich das auch nicht. Dann kaufe ich halt saure Sahne. Wobei ich glaube, dass das halt mit Creme Fraiche genauso schmecken würde. Ja, ich überlege gerade, bei uns im Kühlregal steht die Creme Fraiche. Dann gibt es, saure Sahne und Soßenhalbrahm. Okay. Vielleicht ist Schmand dieser Soßenhalbrahm. Ja, vielleicht kann uns da jemand aufklären. Ja, das wäre gut. Weil es interessiert mich eigentlich. Also nicht eigentlich, es interessiert mich wirklich. Ja, mich eigentlich auch. Ja. Vielleicht, wenn ich gleich einkaufen gehe, gucke ich mir das mal ein bisschen genauer an. Vielleicht werde ich dann schon schlauer. Ja, das wäre gut. Ich kaufe ja auch ganz oft einfach nach Optik, ne? Ja, ja, das kenne ich. Wenn das dann so die Creme Fraiche in so einem süßen kleinen Döschen ist. Ja. Am besten noch mit so einem Deckel. Ja. Ja. Dann denke ich, ja, das will ich. Das will zu mir. So kaufe ich auch Wein ein. Es muss einfach eine hübsche Etikette sein. Und dann schaue ich noch so aufs Land und auf den Preis. Oh ja. Und dann ist gut. In dem Supermarkt meines Vertrauens hier in der Nähe gibt es so einen, ich glaube, das ist ein Weißwein, wo einfach nur vorne drauf steht, super leckerer Wein oder so. Also gerade genau für so Leute, die einfach überhaupt keine Ahnung haben. Also so ein bisschen als Werbegag, ne? Steht dann da also was total Belangloses drauf, wo die Leute irgendwie, ne, dann guckst du dir an und dann lachst du und dann kaufst du es vielleicht. Ja, ja. Ja, es muss ein schönes Etikett sein, eine schöne Flasche. Genau. Halt nicht zu billig, aber auch nicht zu teuer. Nicht aus dem Tetrapack. Bäh. Also so weit sind wir schon. Bäh, das ist so eklig. Aus dem Tetrapack, ja. Ja. Nee, also das benutze ich noch nicht mal fürs Kochen. Ja, nee, es würde mir auch nicht ins Haus kommen. Das geht nicht. Ja, aber ich bin wirklich auch so ein optischer Einkäufer. Eigentlich ganz schlimm. Ich verfalle jedem Marketing-Trick. Aber naja, ich bin mir dessen bewusst. Es ist okay. Ja, ich auch. Also das ist aber bei mir auch so ein bisschen tages- und stimmungsabhängig. Weil manchmal weiß ich, dass das Quatsch ist und denke mir dann so, nee, ich kaufe jetzt hier trotzdem die Eigenmarke, weil es schmeckt genauso. Mhm. Aber manchmal habe ich dann auch so Tage, wo ich so denke, oh, ich will das irgendwie haben. Auch wenn es irgendwie 20 Cent teurer ist oder weiß ich nicht was. Ich liebe es sowieso auch, durch Supermärkte zu gehen. Also das ist für mich immer auch ein Highlight, wenn ich dann mal in Deutschland bin. Dann laufe ich dort durch den Supermarkt und schaue mir alle anderen Produkte an, die ich nicht kenne und kaufe dann total viel Lebensmittel ein. Einfach so aus Spaß an der Freude. Habt ihr so andere Supermärkte als wir? Ja. Ja? Ja. Okay. Also bei uns Lidl und Aldi gibt es mittlerweile auch in der Schweiz. Mhm. Seit ein paar Jahren. Das gibt es ja sogar, ich glaube, Lidl und Aldi, wo war ich denn? Am Gardasee war ich, also am italienischen Teil. Da gab es auch Lidl und Aldi und, ja, ich glaube, Lidl und Aldi waren das. Also wenn das schon in Italien angekommen ist. Ja gut, ja. Ja, das stimmt. Und auch so im Osten gibt's die ja auch. Ich glaube, in Polen habe ich auch, das weiß ich nicht mehr, habe ich glaube auch so deutsche Supermärkte gesehen. Ja, das kann sein. Okay, aber das sind nicht so die gängigen? Nee, die zwei großen Schweizer Supermarktketten heißen Coop und Migros. Hm. Die sind hier eigentlich dann überall vertreten. Das sind wirklich so die zwei großen. Okay. Supermarktketten. Und dann gibt's halt noch so kleinere Ableger. Und Denner, der gehört aber mittlerweile auch zum Mikro. Und Volk, das ist dann so ein Supermarkt, der vor allem auf dem Land ist. Also so ein kleinen Dörfer, ah, okay. So ein kleiner Tante-Emma-Laden ein bisschen. Ja, wieder was dazu gelernt. Ja. Ja, das sagt man hier auch so. Also in der Schweiz gibt's dann so die Frage, bist du ein Coop oder ein Mikrokind? Also irgendwie ergibt sich das so, dass man sich wie für eine Seite entscheidet. Ja, das gibt's ja aber auch. Also ich überlege gerade, was da so das Gegenstück ist, weil ich weiß, dass es auf jeden Fall mit Aldi auch so ist. Aber ich überlege gerade, okay, ob dann das Gegenstück irgendwie Lidl ist. Aber ich weiß, dass auch in der Schule hast du immer die Leute daran erkannt, was die halt für Wasserflaschen mit hatten. Da gab es auch entweder die Fraktion, die halt die Aldi-Wasserflaschen mit hatten. Ja. Oder halt auch, ja, ich bin nicht sicher, ob Lidl so das Gegenstück dazu ist. Aber ich war auf jeden Fall kein Aldi-Kind. Also wenn ich in Deutschland einkaufen gehe, dann ist es entweder im Edeka oder im Rewe. In Aldi muss ich dann nicht. Ich wollte gerade sagen, das ist auch irgendwie nicht so sehenswert. Wo wir wieder bei der Optik sind. Also wenn ich das schon einkaufen gehe, dann will ich die Sachen halt schön im Regal stehen, ja, und nicht irgendwie in einer Kartonkiste am Boden. Das stimmt, ja. Ist ja gut, dass es alles gibt für alle Leute, für jedes Budget. Also hier im Edeka, also nicht hier im Edeka, sondern bei meinen Eltern, da gibt's auch dann oft immer so was zum Probieren, dass die dann so ein... Ah. Oh, das ist noch besser, wenn sowas gibt. Ja, ja, ja. Da ist das Einkaufserlebnis noch schöner. Ja, dort lohnt es sich dann mal so durch einen teuren Feinkostladen zu schlendern, ja, weil dort gibt es immer etwas. Bei mir hier im Rewe gab's auch, war auch so ein Weinstand, wo man auch probieren konnte. Ah, ja. Und ich habe mir auch gedacht, wie viele gehen da jetzt hin, um nur zu probieren? Also es wissen doch die Mitarbeiter bestimmt auch, dass da jetzt auch viele kommen, um einfach nur so ein bisschen was zu trinken und nicht um ernsthaft was zu kaufen. Ja, das gibt's bei uns hier auch so. Ich denke, einmal im Monat oder so machen sie dann immer so eine Degustationsstand. Oh. Aber das hat mir auch wirklich schon geholfen, als ich den Wein für mein letztes Abschiedsapéro aussuchen wollte und dann war gerade so ein Degustationsstand, dann war das schon praktisch, weil ich mich dann ein bisschen durchprobieren konnte. Aber ich habe auch wirklich was gekauft im Anschluss. Vielleicht musst du nochmal für unsere vielen Hörer den Begriff Apéro erklären. Also ich kenne ihn jetzt auch mittlerweile. Das stimmt. Apéro ist halt so eine Sache, die Schweizer machen. Nach Feierabend oder am Wochenende ist es so der Teil, bevor man zum Abendessen geht. Also man, ja, zeitlich ist es so zwischen, keine Ahnung, 16 und 20 Uhr, sage ich jetzt mal. Und man trinkt dann halt meistens ein alkoholisches Getränk oder zwei und knabbert daneben etwas Kleines, Salziges dazu. Also auch wenn man eingeladen ist, privat und zum Abendessen, dann setzt man sich vorher immer zum Apéro zusammen. Zuerst gibt's immer ein Apéro und dann geht's rüber zum Essen. Aber 16 Uhr ist ja schon recht früh, ne? Ja, vielleicht auch erst 17 Uhr. Also dann trinkt man erst was und dann isst man erst was. Dann bist du ja schon ein bisschen angeheitert, oder? Ja, also es gibt dazu halt vielleicht auch so Nüsschen oder so, irgendwelche Grissini oder so. So kleine Sachen halt. Ah, Grissini wäre auch ein Wort mit C. Was ist das nochmal? Diese unspektakulären Teigstangen, Stängchen. Ah, so die, ja, stimmt. Ja, die gibt's beim Italiener immer. In Italien, die stehen ja auf jedem Tisch. Das ist einfach immer. Die muss man extra bezahlen. Also oft. In Italien nicht. Nee? Beim Italiener vielleicht, aber in Italien nicht. Also es war früher auf jeden Fall mal so. Vielleicht ist es mittlerweile auch nicht mehr so. Weil ich weiß auch immer, meine Eltern immer gesagt haben, ich darf das nicht essen, weil wir dafür extra zahlen müssen. Oh, brutal. Ja, klingt irgendwie sehr Apéro, stelle ich mir sehr stilvoll irgendwie vor, so wie du es erklärst. Es ist so gemütlich, gehört halt einfach so zum Leben dazu. Ja, voll cool. Da merkt man, also ich denke, das dürfen wir, der Roman, die dürfen wir uns dort bedanken, also der Westschweiz. Ich glaube, das ist was, das schneidest du raus. Ich glaube, das ist was aus Frankreich wahrscheinlich so übergeschwappt ist. Also was wir halt einfach von der Westschweiz übernommen haben. Ja, das klingt irgendwie ganz schön. Also wenn du dann mal hier bist, machen wir Apero. Oh ja, bitte. Gibt es Apero. Weil hier gibt es immer nur blödes Vorglühen oder, weiß ich nicht, vor. Das klingt alles schon so, als ob du dich betrinken willst. Wobei das ist ja auch nochmal was anderes, stimmt, ne? Weil der Apero ist ja vor dem Essen. Genau. Und nicht vor dem Weggehen oder irgendwie. Manchmal kann ein Apero auch ein ganzes Abendessen ersetzen, wenn es dann ein Apero Risch ist, also halt viel zu essen gibt. Okay. Mehrere kleine Sachen. So. Verrückt. Vielleicht auch noch etwas Warmes dabei. Das ist eine ganze Kultur. Ja, aber ist, finde ich, schön. Könnten wir hier auch mal übernehmen. Ich könnte so Apero-Kurse machen ja. in Deutschland. Gibt es da irgendwelche Voraussetzungen, die man können muss? Trinken. Trinken, ja. Sonst glaub nicht so viel, nein. Okay. Und was ist so dein Lieblings-Apero-Getränk? Kann man das sagen? Ah, schwierig. Ach, verschiedenes. Weißwein oder Prosecco oder Lillette oder sonst irgend so. Ja, so sowas. Okay, also eigentlich kann man da alles Mögliche trinken. Eigentlich schon, ja. Vielleicht nicht gerade Schnaps, aber sonst. Okay. Es ist kein Absacker. Okay, ja, nee, das stimmt. Klingt gut. Ja. Meinst du, wir machen noch eine Kategorie oder sollen wir es lassen? Schließen wir doch für heute ab. Wir sind schon fast bei einer Stunde Aufnahme. Das stimmt. Aber nachdem das geschnitten wird, vielleicht nicht mehr. Oh, aber sie ist auf jeden Fall länger als letztes Mal. Wir gehen auf die Inputs ein, die ihr uns gebt. Jetzt sagen die Leute beim nächsten Mal, oh, das war viel zu lang. Labert nicht so viel. Oh, hier ist gerade richtig schönes Wetter geworden. Ah, hier ist nur grau. Grau und grau. Hier kam gerade die Sonne raus, ja. Da kann ich ja zu Fuß einkaufen gehen. Dann genießt die Sonne für mich mit. Ja, mache ich. Mal ein bisschen Vitamin D tanken. Ja, genau. Ja, dann war's das, ne? Für heute mit unserem sächsischen Meer. Ja, es war auch gar nicht so schlimm wie befürchtet. Nee, das stimmt. Aber ich bin ganz froh, dass das C jetzt schon mal weg ist und wir uns dann dem D widmen können. Und wir arbeiten weiter an der Abschaffung des Cs. Nee, jetzt nach der Folge bin ich, glaube ich, ein bisschen positiver gestimmt, was das C angeht. Bist du versöhnt ja, mit dem Buchstaben? Ja, ich glaube, wir haben uns versöhnt. Sehr gut. Das C und okay, ich. Dann lassen wir es. Es wäre auch schade für deine Schwester. Das stimmt. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum D, genau. Bis dahin. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.